Der Rest war Schweigen von Alexandra Marinina. Aus dem Russischen von Natascha Wodin. Hörspielbearbeitung Stefan Ripplinger. Regie Thomas Werner. Teil 1. Schützt mich so wie sie. Du tauchst ein in dieses Rattengewimmel und tauchst, wenn du willst, wieder auf. Niemand beachtet dich, niemand findet dich, niemand trifft dich. Und wenn doch, so schnell bist du wieder weggetaucht. Keiner hat's gesehen, du warst gar nicht da. Eine Erscheinung vielleicht, eine Verwechslung. Artyom weiß, weshalb er die Metro für die Übergabe ausgesucht hat. Artyom, wo bleibt er eigentlich? Noch exakt 2 Minuten bis zum Treffen. Die Übergabe selbst? Vielleicht 5 Sekunden? $500.000 in 5 Sekunden. Und für mich, nun ja, 20.000. Läppisch. Immerhin leicht verdiente Kohle. Das Risiko liegt fast bei. Da kommt er schon. Artyom, der Fuchs, die Hand in der Tasche, damit niemand den knolligen Verband sieht. Hat er sich verbrüht. Ist kein Genie beim Kochen, aber sonst... Er hockt sich auf die Sitzbank. Jeden Moment. Da ist sie. Moskauer Metro schenkt mir $20.000. Das Spiel beginnt. Artyom kramt in seinem Aktenkoffer. Wo ist Sulik? Ah, jetzt sehe ich ihn. Eine Säule. Klappt doch prima. Jetzt muss er kommen, der Ami, der Johnny. Wo ist der? Na bitte, da schlendert er schon heran. Der hat's drauf. Artyom, dann lass den Koffer fallen. War nicht so auffällig. Zack, da liegt der Mist wie geplant. Johnny bückt sich, gibt Artyom den Kugel. Scheiße. Wer ist diese Frau? Verdammt, sie bleibt stehen. Schaut den beiden zu. Jetzt hetzt sie weiter. Wo ist Sulik? Ich muss ihm ein Zeichen geben. Perfekt. Er hat mein Kopfnicken kapiert. Ist dicht hinter der Frau. Aber warum ist sie nicht in den Wagen gestiegen? Ruhig. Ganz ruhig bleiben jetzt. Artyom ist weg. Johnny ist weg. Erkennt mich diese Frau? Sieht nicht so aus. Hinter ihr steht dieser blasse Typ. Er gehört vielleicht zu ihr. Wir können nicht zugreifen. Der Blasse ist verdammt dicht an ihr dran. Jetzt steigt sie ein. Der Blasse drängt sich näher an sie ran. Klebt fast an ihr. Einsteigen. Hat sie ihm etwas gegeben? Oder er ihr? Sieht ganz so aus. Jetzt haben sie sich getrennt. Warum schaut sie den Typen so böse an? Möglicherweise ist er zu dicht an sie rangekommen. Sie weiß ihn zurecht. Der Blasse ist eine Kanaille und sie, die Professionelle, die blonde Chefin. Entweder Polizei oder eine andere Kombo. Vielleicht wollen sie an unsere Johnnies ran. Vielleicht wollen sie auch eine lockere 500.000. Sie öffnet ihre Handtasche. Völlig abgebrüht, das Luder. Sie kritzelt irgendwas auf den Zettel. Sie steigt aus. Hinterher. Was mit dem Blassen? Er sitzt da, bleibt sitzen. Sulik? Alles klar. Sulik hängt sich an ihn dran. Das darf nicht wahr sein. Sie geht auf diesen Milizionär zu, der am Ausgang steht. Verdammt nochmal. Also ein Bullenweib. Wer hätte das gedacht? So clever, so hübsch. Jetzt redet sie mit dem Bürschlein, dem pickligen Milizionär. Sie gibt ihm den Zettel, den sie im Wagen bekritzelt hat. Das war zu befürchten. Und weg ist sie. Nicht so schnell, meine Süße. Die Nummer aufschreiben. Moskau 272355. Alles klar, dich kriegen wir. Mist, das hätte ich fast vergessen, der Zettel. Du musst wissen, was auf dem Zettel steht. Dieser milchbärtige Milizionär. Ob er eine Gefahr ist? Er ist mit Sicherheit nicht eingeweiht. Nein, nein, er ist dir nichts an, der Überbringer. Ich muss ihn dazu bringen, dass er seinen Posten verlässt. Wie viel Geld habe ich dabei? $500, das reicht dicke. Wo wickeln wir das ab? Wo wickeln wir dich ein? Über die Straße, dort, auf der Baustelle. Ja, das könnte klappen. Genosse Sergeant, auf der Baustelle versucht man, Menschen umzubringen. Und auf der Straße ist kein einziger Milizionär zu sehen. Kommen Sie, schnell! Wo? Auf der Baustelle? Da drüben? Ja. Hier ist eine Lücke. Da können wir durchsteigen. Der Bursche beißt an. Riecht er schon die Dollars? Hier ist niemand. Sie müssen sich getäuscht haben. Hier ist der Sergeant. Das ist für dich. Wofür? Na, ist dir das nicht genug? Was wollen Sie von mir? Du hast einen Zettel in der Tasche. Gib ihn mir und wir haben uns nie gesehen. Okay? Beiß an und du kommst davon. Ich muss Sie bitten, mir Ihre Papiere zu zeigen. Hoppla, schon die Knarre in der Hand. Willst du ein Held sein, du Kasper? Na, nicht so voreilig. Überleg doch. Hier sind $500. 500! Weißt du überhaupt, wie viel das ist? So wie verdienst du nie wieder in 5 Minuten. So, jetzt gibst du mir... Kommen Sie, Genosse! Das wird dir noch leid tun. Was verdammt nochmal... So schnell kann's gehen! Ich fordere Sie auf, mir augenblicklich meine Dienstwaffe auszuhändigen. Zum letzten Mal. 5 hübsche gebrauchte Scheine gegen den ollen Fetzen in deiner Tasche. Sie machen sich strafbar. Dann fahr zur Hölle. Wo hast du es? Ah, hier. Da schreibt die Kleine. Mann im Alter von 35 bis 38, Größe ca. 180 cm, hellbrauner Regenmantel, hält linke Hand in der Manteltasche. Sieh an, die linke Hand. Artyoms verbrühte Hand. Sie hat also die Spur aufgenommen. Gut, sehr gut, dass ich den Zettel habe. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Da steigt er aus dem Zaun, Igor Jerochin. Da steigst du aus dem Zaun. Niemand hat den Schuss gehört. Doch, ich habe den Schuss gehört. Aber das spielt keine Rolle. Der kleine Milizionär, warum war dir der im Weg? Was wolltest du von ihm, Igor? Na, egal, völlig gleichgültig im Grunde. Ein Toter mehr oder weniger. Ein Toter mehr auf deiner Liste, Igor. Den setze ich dir nicht auf die Rechnung. Dein Urteil ist ohnehin gesprochen. Ich wollte ihn gar nicht umbringen, Artyom. Vielleicht ist er ja nicht hinüber, hat bloß sein Bewusstsein verloren. Willst du dich nicht endlich entscheiden, Zurik? Du hast selbst gesagt, dass er tot ist. Diese unschuldigen Äuglein. Es ist mir so vorgekommen. Kindliche Mörderäuglein. Ich bin doch kein Arzt. Er hatte keinen Puls mehr. Glaube ich. Lachhaft. Du glaubst. Du glaubst. Was hast du denn mit ihm gemacht? Ich ging ihm von hinten an die Gurgel. Beinhebel, das Übliche. Plötzlich röchelt er, sackt in sich zusammen. Weiß der Teufel. Kleiner Killer. Hast du ihm was abgenommen? Ich habe mir seine Papiere angesehen und sie ihm gleich wieder in die Jacke zurückgestopft. Und? Und? Berkowitsch, Stanislav Nikolajewitsch. 1957 in Moskau geboren. Ingenieur. Irgendein Konstruktionsbüro. Ist das alles? Du Esel? Das hättest du nicht sagen sollen. Nimm das sofort zurück. Nimm sofort den Esel zurück. Artyom, du hast nie die Pritsche gerochen. Darüber regst du dich auf. Das ist doch gut. Okay, ich nehm's zurück. Du weißt nicht, dass Esel im Lager die Lustsklaven sind. Du bist so klug, Artyom. Du weißt so wenig. Igor, dein ständiges Grinsen stört mich, ja? Ich war gerade mit den Gedanken woanders. So, nun reißt euch mal zusammen. Heute Morgen, da bringt ihr seelenruhig zwei Leute um. Und jetzt träumt ihr vom Feierabend, wa? Wisst ihr nicht, was los ist? Wir müssen alle Transaktionen stoppen. Wie bitte? Du hast immer noch nicht kapiert, wie ernst die Lage ist. Eine unbekannte Frau hat unsere Spur aufgenommen. Sie notiert sich meine äußeren Kennzeichen und übergibt den Zettel einem Milizionär. Außerdem arbeitet sie mit einem Mann zusammen, der ausgerechnet in einem Konstruktionsbüro beschäftigt ist. Wahr. Und das fällt eindeutig in unseren Geschäftsbereich, ja? Nehmen wir an, dass Suri ganze Arbeit geleistet hat und der Konstrukteur tot ist. Dann müssen wir eben an die Frau herankommen, und zwar über das Autokennzeichen, das sich Igor notiert hat. Schon geschehen, Artyom. Der Wagen gehört einem Gazprom-Manager. Name Sascha Kamensky. Sieh an, sieh an. Sehr gut, sehr gut. Und die Frau? Dasha Sundieva. Sie arbeitet im Orion, einem Haute-Couture-Schuppen. Eine Tarnung. Vielleicht. Und wenn alles bloß ein dummer Zufall ist? Ein dummer Zufall? Diese... Wie heißt sie? Dasha Sundieva. Schön, wie ausgedacht. Diese Dasha Sundieva arbeitet entweder für einen Konkurrenten, für die Miliz oder für beide gleichzeitig. Und außerdem für Pierre Cardin. Ja, Spaß, Vogel. Ihr beschattet sie, klar? Solange wir nicht mehr als das wissen, müssen wir alle weiteren Deals aufschieben. Dasha, weißt du, wie viel du uns kostet? Der geht uns locker eine Million flöten. Schluss jetzt. An die Arbeit. Dasha Sundieva heißt deine kleine Freundin. Dasha und Sascha. Rührend. Hast du dich einseifen lassen, großer Geschäftsmann? Aber was habe ich damit zu schaffen? Du bist mein Halbbruder, okay. Doch was heißt das schon? Wie lange haben wir uns nicht gesehen, Sascha? 2 Jahre? 4 Jahre? Und nun kommst du an, überkandidelt, hysterisch, als ob du eine Leine zu viel gezogen hättest. Du in deinem stinkteuren Anzug. Eine Welt bricht zusammen. Du traust deinem Püppchen nicht. Dasha ist sehr schön, Anastasia. Ich liebe sie wirklich. Und nun all diese Unannehmlichkeiten. Was für Unannehmlichkeiten? Diebstahl. Etwas konkreter, Sascha. Jedes Mal, wenn ich sie zu einem Freund mitgenommen habe, passiert anschließend was. Beim ersten war ein Tag danach die Tür aufgebrochen. Und was war verschwunden? Im Grunde gar nichts. Gar nichts? Was soll das heißen? Nur die Papiere. Und die steckten am nächsten Tag wieder im Briefkasten. Der zweite Freund wurde im Hauseingang überfallen. Einen Tag, nachdem ich mit Dasha bei ihm zum Essen war. Weiter. Man hat ihm ebenfalls die Papiere abgenommen. Wieder lagen sie am darauffolgenden Tag im Briefkasten. Großartig. Und so ähnlich beim dritten und vierten. Und ich fürchte, dass Dasha die Komplizin der Bande ist. Dass sie für irgendwelche Mafiosi arbeitet, die gefälschte Papiere brauchen. Mein Bekanntenkreis besteht aus Unternehmern, Bankiers, Börsenmaklern, solche Leute. Unternehmer, Bankiers, Makler, solche Leute wie du. Und da hast du dich deiner Schwester erinnert, die bei der Kripo arbeitet. Deine unterbezahlte Halbschwester, Brüderchen Sascha. Und die sentimentale Kuh lässt sich überreden, der Affäre nachzuspüren, in ihrer Freizeit. Als ob sie nichts Besseres zu tun hätte. Als ob sie nicht... Orion, da sind wir ja schon. Niemand da. Schön. Diese Fetzen kann sich kaum einer leisten. Aber nett von dir, Sascha, mir einen Batzen Devisen mitzugeben. Guten Abend. Prachtvolles Haar, du hast nicht übertrieben. Kann ich Ihnen helfen? Aber eine irgendwie ungesunde Hautfarbe. Ja, vielleicht... Ich habe ein ziemlich schwieriges Problem. Ich hoffe, dass wir dieses Problem gemeinsam lösen werden, wie schwierig es auch sein mag. Nicht schlecht, der Punkt geht an dich. Ich brauche ein Kostüm fürs Büro, aber es muss eine ganze Menge Bedingungen erfüllen. Erstens darf der Rock nicht zu kurz sein. Zweitens muss das Kostüm einen bequemen Schnitt haben. Drittens möchte ich Schuhe ohne Absätze dazu tragen können. Viertens sollte es nicht zu bunt und auffallend sein. Und fünftens darf es nicht knittern. Und sechstens muss es mir natürlich stehen. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt. Was meinen Sie, werden wir eine Lösung finden? Je schwieriger eine Aufgabe, desto interessanter ist es, sie zu lösen. Könnte ja von mir sein. Drehen Sie sich bitte mal um. Gut so. Oberweite 94 bis 96, Taille 63, Hüfte 88, Größe etwa 1,78. Kein Wunder, dass Ihnen nichts passt. Warum? Aus zwei Gründen. Kleidungsstücke, die unten angemessen sind, sind über der Brust zu eng. Und solche, die oben passen, rutschen Ihnen über die Hüften. Im Grunde entspricht Ihre Figur der Größe 40. Aber Sie sind für Ihre Größe zu dünn. Haben Sie gesundheitliche Probleme? Nein. Vielleicht ernähre ich mich falsch. Und mein Job ist ziemlich nervenaufreibend. Was rede ich da? Das zweite Problem besteht darin, dass Ihrer äußeren Erscheinung die Individualität fehlt. Aus irgendeinem Grund verstecken Sie Ihre Individualität oder verleihen ihr keinen Ausdruck. Deshalb steht Ihnen nichts. Du bist nicht nur klug, sondern auch gefährlich. Ach, das höre ich zum ersten Mal. Eine gute Lügnerin war ich noch nie. Nur Geduld. Wir werden schon etwas finden. Ich empfehle Ihnen zu dem Kostüm auch eine passende Perücke. Wie wäre es mit einem platinblonden Typ in Verbindung mit olivgrünen Farbtönen? Denkbar ist auch ein mittelbrauner kombiniert mit grau und blasslila. Worin besteht der Unterschied? Eine Blondine mit olivgrünem Kostüm stellt den Typus einer Frau mit Vergangenheit dar. Eine Frau, die geliebt und gelitten hat. Eine Frau voller Leidenschaft, die sich aber nach außen kühl gibt. Mittelbraunes Haar in Kombination mit grauen und blasslila Tönen ergibt das Bild einer weichen, umgänglichen, gutherzigen, häuslichen Frau mit offenem, sanftem Charakter. Wählen Sie. Du bist. Nun, ich tendiere dann doch eher zu blond plus Oliv. Hier, das wäre denkbar. Oh, das ist wirklich wunderschön. Sie haben einen so guten Geschmack. Ich wünschte, Sie könnten sich mal meine Garderobe anschauen und mir raten, was davon zu meinem Typ passt. Aber ja, wenn Sie möchten, komme ich zu Ihnen nach Hause und schaue mir Ihre Sachen an. Vielleicht können wir Ihnen ein neues Image schaffen. Eine Spur zu schnell, Kleine. Das wäre reizend. Wollen Sie das einmal anprobieren? Oh, oder hier. Oh. Hallo? Was ist denn mit Ihnen? Ist schon gut. Sie starrt auf diesen Typen am Imbiss gegenüber. Der Mann dort macht sie nervös, nicht wahr? Kennen Sie ihn? Nein, ich... Entweder sie ist die perfekte Schauspielerin oder sie hat einen Höllenschrecken. Entschuldigen Sie. Aber Sie sehen auf einmal ganz käsig aus. Ich habe Angst vor ihm. Er verfolgt mich. Du lieber Himmel, fehlt nur noch, dass sie an Verfolgungswahn leidet. Wie kommen Sie denn darauf? Er taucht überall auf, wo ich bin. Hier vor dem Geschäft, wenn ich heimgehe. Vielleicht kommt es Ihnen nur so vor. Schauen Sie ihn sich doch an. Typische Lederjacke, typische Hose, typischer Haarschnitt, ein Allerweltsgesicht. Gucken Sie mal, da drüben ist ein ganz ähnlicher Kerl. Die sehen doch alle so aus. Vielleicht glauben Sie, es Halten ist Sie einer... Halten Sie mich für verrückt? Dieser Mann hat rechts über der Oberlippe ein kleines Muttermal und zwei weitere auf der linken Wange. An seinem Kragen trägt er einen kleinen blau-roten Sticker. Die Brusttasche der Jacke ist oben ein wenig eingerissen. Es ist immer derselbe, der seit Wochen hinter mir her ist. Ein wirklich gutes Auge. Warum wenden Sie sich nicht einfach an die Miliz? An die Miliz? Die werden sagen, ich leide unter Verfolgungswahn. Gedanken lesen kannst du auch? Sie sollten nicht so schlecht über die Miliz denken. Was kostet diese Kombination? Ich möchte sie kaufen. Sascha, du gibst mir Rätsel auf. Möglich, dass du einfach lügst. Du kennst den Mann vielleicht, hast aber nicht deshalb Angst, weil er dich beschattet, sondern wegen etwas ganz anderem. Vielleicht schuldest du ihm etwas? Oder du kennst ihn nicht und denkst dir die Sache mit der Beschattung aus. Warum? Ahnst du, wer ich bin? Oder du lügst nicht? Tatsächlich, da hängt er noch immer rum. Braune Macho-Jacke, starrt zu der angstzitternden Dascha hinüber. Wo habe ich denn mein Feuerzeug? Wo ist das verdammte Ding? Feuer? Oh ja, sehr liebenswürdig, danke. Gern geschehen. Die wartet wohl auf jemanden. Hat sich was zum Anziehen gekauft. Nun wird sie, wenn sie Glück hat, abgeholt. Den Wagen hat natürlich der Mann. Sie sieht so aus, als ob sie immer warten muss. Ein Mauerblümchen. Und Igor wartet auch. Aber er weiß wenigstens, wie lange. Punkt 8 hat die Blondine Schluss. Da kommt sie auch schon. Die blonde Verkäuferin hat mehr Glück im Leben. Ihr schicker Freund ist wie immer pünktlich zur Stelle. Sie schmiegt sich an ihn. Hat sie Angst? Angst vor Igor? Sie sollte Angst vor ihm haben. Jetzt wird Igor ihr wieder hinterherkurven. Und eines Tages wird er sie vielleicht um die Ecke bringen. Wer weiß schon, auf was diese Verfolgung hinausläuft. Dann kriegt er den Auftrag und bringt sie um, vielleicht. Dabei sieht er gar nicht so aus. Nein, er sieht wirklich nicht aus wie ein Killer. Er sieht nicht aus wie der Mann, der meinen Sohn abgeschlachtet hat. Weiß Gott nicht. Und ist er überhaupt noch dieser Mann? Er hatte sich ja längst vergessen. Igor, hast du das vergessen? Nein! Na, Kleiner, wie gefällt dir das? Nein! Nein, lass mich bitte! Du Feigling! Komm, was ist, ne? Du wirst doch... Na, komm! Los, weg! Mein kleiner André. André. Mein André. André, mein einziger Sohn. Was hat er euch getan? Aber ist das nicht egal? Damals warst du 12, Igor. Nicht strafmündig, hieß es. Man sieht, was dabei herauskommt. Nicht strafmündig. Aber wir wurden gestraft. Meine Tochter, die alles mit ansehen musste, sie ist verrückt geworden über dem Schmerz. Meine Frau hat unsere Wohnung in ein Mausoleum verwandelt. Und ich empfinde nichts mehr, wirklich. Ich hasse dich nicht einmal mehr, Igor. Ich erfülle nur meine Pflicht. Halten wir hier? Ach so, die Kleine geht wieder mal mit ihrem Liebhaber in den Supermarkt. Wie schön. Und Igor? Da läuft er schon hinterher. Gut. Das genügt für heute. Goldlöckchen und sein bleicher Galan gehen shoppen. Ich sehe schon, es wird ein langweiliger Abend. Ich halte mich besser ein bisschen zurück. Er kennt mich schon. Soll mir nicht zu nahe kommen. Ah, dann flanieren sie auf mich zu. Puh, sollen wir diesen hier nehmen oder lieber den Extra-Dual? Was meinst du? Das musst du wissen. Schließlich ist er dein Chef, nicht meiner. Gut, riskieren wir also neben den hier. Die ganz trockenen mag ich nicht. Okay, dann lauft mal vor, ey, bei einem Langeweiler. Seit 3 Wochen geht er schon so. Ich sollte es wissen. Benehmen sich so die ausgebufften Verbrecher, die uns beim Handel mit strategischen Rohstoffen ausbooten wollen? Extra dry oder lieber doch nicht? Ich werde es Artyom klar machen. Wir haben uns geirrt. Warum die Frau der Milizenzettelchen mit deinen Atmanen rüberschob? Vielleicht dachte sie, du bist ein Penner ohne Fahrschein. Wann kommen die denn zur Kasse? Moment mal. Da sind sie auch nicht. Verdammt, der Lieferantenausgang. Wie können die... Tatsächlich, sie sind weg. Mist, darauf war ich wirklich nicht gefasst. Ganz schön geschickt. Und Artyom wird toben. Hast du dich versteckt? Anastasia, meine Liebe, wo bleibt der Auswertungsbericht? Ist praktisch fertig. Es ist nur... Mir ist noch etwas dazwischen gekommen. Ich möchte Sie um etwas bitten. Meine Abwehrkräfte sind durch die Erkältung stark geschwächt. Versuch's. Es gibt da... Wie soll ich es sagen? Nun ja. Ich habe vor, zur Klärung einiger Umstände eine operative Überprüfung durchzuführen. Ich werde dafür meine eigenen Möglichkeiten nutzen. Gordejew, du magst mich doch. Du hältst mich für deine Nachfolgerin. Nun musst du auch das schlucken. Eigene Möglichkeiten? Du machst seit 10 Jahren Auswertungsarbeit, hast keinen einzigen Informanten. Also, was hast du da ausgeheckt? Bekenne Farbe. Ich bekenne gar nichts. Sie selbst haben mir befohlen, mutiger zu werden. Der Mut besteht nicht darin, dem Vorgesetzten Informationen vorzuenthalten. Doch, auch darin. Aber so viel kann ich schon verraten. Ich möchte Denissow um Hilfe bitten. Sie wissen, er ist mir noch ein Gefallen schuldig. Schluck es. Wozu brauchst du Denissow? Was willst du aufklären? Setzen Sie mich nicht unter Druck, Gordejew. Sie werden es früh genug erfahren. Mach, was du willst. Ich vertraue dir. Aber nimm dich in Acht vor Denissow. Dieses erzreaktionäre Krokodil wird dich verschlucken wie eine Fliege und es nicht einmal merken. Danke. Natürlich habe ich das Krokodil längst gefüttert. Eduard Petrovich Denissow, unumschränkter Herr über seine Stadt. Das gefürchtete Mafia-Krokodil, das ich einmal vor ein paar kleineren Krokodilen gerettet habe. Ein ehrenwerter Mann, jedenfalls ein gewiefter Verbrecher. Er weiß, dass er mich noch einmal brauchen wird. Morgen schickt er mir ein paar von seinen Leuten vorbei. Und ich glaube, dann werden wir sehr bald wissen, warum Dascha beschattet wird. Ich hätte lieber im Büro übernachtet. Zu Hause wohne ich in einer Gruft mit 2 Klageweibern. Jedenfalls, solange ich nicht auch Igor aus dem Weg geräumt habe. Igor. Lisa! Ich habe deinen Wagen gesehen, Papa. Warte noch, bevor du reingehst. Mutter war heute bei der Patentante. Die Patentante, diese widerliche Frömmlerin. Eine Gestalt aus Gelee. Und was wollte sie von der lieben Patentante? Mama möchte, dass sie jemanden für uns findet. Du weißt schon. Sie ist der Meinung, dass du zu lange wartest. Dann müssen eben fremde Leute dafür sorgen, dass Andres Seele Frieden findet, wenn es dem eigenen Vater egal ist. Die unerlöste Seele des Kindes, dieser ganze Wahnsinn. Hast du auf mich gewartet, um mir das zu sagen? Papa, du wirst es doch selbst machen. Erlaube der Mama nicht. Du wirst es selbst machen. Dann wird alles richtig sein. Geschwätz. Ich habe euch schon 100-mal gesagt, dass ihr mich nicht drängen sollt. Geh in die Wohnung, Lisa. Es wird geschehen. Und den Zeitpunkt bestimme ich. Ein Jahr. Warten wir schon darauf. Wollt ihr im Gefängnis landen, dann fragt die Patentante. Wenn wir ins Gefängnis kommen, dann wirst du schuld sein. Hör zu, Lisa. Gib mir 2 Wochen. Und vor allem lasst mich in Frieden. Deine Seele wird nicht gerecht, Andrei. Du bist tot. Du hattest so wenig eine Seele, wie ich eine habe. Das wird Bokr sein. Einen seltsamen Kauz hat mir Denisov da geschickt. Mal sehen, ob er schon was gefunden hat. Bokr, wie immer pünktlich. Zu Diensten, gnädige Frau. Und wie er redet. Er sagt, er hat im Lager eine Menge gelesen. Dann schießen Sie los. Nicht schießen. Die Morphologie von Lew Uspenski scheint er auswendig zu kennen. Voilà, die fotografischen Aufnahmen. Richten Sie Ihre Augenmerk bitte auf diese beiden. Das Mädchen wird von zwei Personen kuvriert. Beschattet? Endlich jemand, der mich versteht. Die eine der beiden Personen ist dieser Bursche hier. Soren Udunjan, genannt Zurik. Mehrfach verurteilt wegen Veruntreuung, sexueller Belästigung, Diebstahl. 2 Jahre Lagerhaft. Unguter Typ. Durchtrieben, bösartig. Auffallend hübsche Augen hat er. Die Augen lügen. Den zweiten kennen Sie schon, Igor Jerochin. Keine Haftstrafen, ledig, alleinlebend. Durchschnittliche Intelligenz, aber von guter körperlicher Konstitution. Kleines Muttermal rechts über der Oberlippe und 2 weitere auf der linken Wange. An seinem Kragen trägt er einen kleinen blau-roten Sticker. Hey, Sie besitzen die Augen eines Adlers. Ich will mich kurz fassen. Igor und Zurik arbeiten als Weberschiffchen. Sie fahren ständig in die Türkei und nach Griechenland. Großhandel mit Pelzen, Luxuswaren aller Art, Schmuggel, geschäftsmäßig, in ganz großem Stil. Sie erledigen natürlich bloß die Schmutzarbeit. Da steckt System dahinter. Und nur diese beiden beschatten Dascha? In 2 Tagen haben wir nur diese 2 gesehen. Und Daschas Verehrer, wird er auch beschattet? Ach doch nein. Für Ihren Herrn Halbbruder interessieren die sich ganz und gar nicht. Übrigens sind sie auch nicht ständig hinter Fräulein Dascha her. Sie tauchen alle paar Stunden vor dem Orion auf, rekognoszieren, ob sie da ist. Abends nach Geschäftsschluss steht immer einer von ihnen da. Und der bleibt dir dann auf den Fersen bis zur Haustür. Tja, so eine Epitation ist das. Epitation? Pavlovna. Das muss so etwas wie eine undurchschaubare Geschichte sein. Lassen Sie mir die Fotos da. Versteht sich. Ich führe außerdem Videoaufnahmen bei mir. Ja, wir können hier vielleicht was übersehen haben. Ich habe gar keinen Videorekorder. Hey, das ist ja ein völliges Perdimonokel. Ein Fiasko? Ja. Nein, nein, nicht ganz. Ich bringe Ihnen einen Rekorder. Wir haben einen im Wagen. Kein Problem. Danke, mein Lieber. Wundert man sich noch, warum die Aufklärungsquote der Moskauer Kripo so erbärmlich gering ist? Die andere Seite ist 1000-mal besser ausgerüstet und schneller. Und Denisovs Leute sind einfach super flink. Aber nun kommt dein Part, Anastasia. Sag mir, was hier vorgeht. Klar ist, Dascha Sundijewa wird von einer professionellen Schmugglertruppe beschattet. Diese Leute sind nicht an Wohnungseinbrüchen oder Kreditkarten oder falschen Papieren interessiert. Die spielen in einer anderen Liga. Was wissen wir über die Kerle? Sie brauchen Informationen über die Kontakte einer gewöhnlichen Verkäuferin. Aber warum? Wenn sie nicht an die reichen Bekannten meines Bruders ran wollen, um sie auszunehmen, weshalb interessieren Sie sich dann so sehr für Daschas Connections? Erpressung? Nein, nein, das passt nicht zu Ihnen. Die wirklich einzige Lösung ist, Dascha muss Ihnen in die Quere gekommen sein. Und nun wollen Sie wissen, ob sie mächtige Beschützer hat. Sie wollen wissen, ob diese geheimnisvolle kleine Teil eines kriminellen Netzes ist. Sie wollen dasselbe wissen wie ich. Der Unterschied wird sein, wenn ich Dascha für sauber halte, beglückwünsche ich meinen Bruder zu seinem außerehelichen Abenteuer. Wenn den Typen klar ist, dass niemand seine Hand über sie hält, dann... So, bitte sehr. Kassette ist bereits drin. Moment. Und Band ab. Da schlürft unser Freund Igor. Wo ist das Bokr? Auf dem Markt von Konjakovo. Igor läuft über den Platz. Hinter Dascha her. Eine Menschenmenge. Es sieht alles sehr alltäglich aus. Moment. Stopp. Spulen Sie noch mal zurück. Hören Sie, was er spielt, gnädigste? Ich weiß nicht. Irgendetwas an dieser Szene auf dem Markt? Ich muss sie noch mal sehen. So oft Sie wollen. Na, da ist etwas, was mich an dieser Stelle beunruhigt. Aber was zum Teufel kann es sein? Und noch einmal. Super. Es ist nur ein Gefühl, eine blöde Erinnerung. Sie klopft an, will aber nicht eintreten. Halten Sie an dieser Stelle an. Wo habe ich denn... Feuer? Das ist es. Wie beliebt? Jetzt weiß ich es. Hat Ihnen mein Feuer den Weg gewiesen? Es hat mich erleuchtet. Pack ab! Brand läuft. Da. Es ist der nette Herr vor dem Orion. Graue Schläfen, alte Schule. Sehen Sie sich diesen Mann an. Den Gentleman? Ich sehe ihn bereits zum zweiten Mal und immer hinter Igor her. Sie haben bislang versäumt, es zu erwähnen. Das war noch vor Ihrem Einsatz. An dem Tag, an dem ich von Dascha erfuhr, dass sie beschattet wird. Ich hatte beschlossen, Ihren Verfolger etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich suchte mir also einen günstigen Beobachtungsposten in der Nähe der Frittenbude. Als ich mir eine Zigarette anzünden wollte, konnte ich kein Feuerzeug finden. Und ein Mann, der in meiner Nähe stand, gab mir Feuer. Das war genau er. Verstehen Sie, Bocke? Das ist kein zufälliger Passant. Sie meinen den Schatten eines Schattens? Da hilft nur eins. Beschatten. Könnte es sein, es ist der Schatten des Todes? Das ist alles eine Nummer zu groß für dich, Dascha. Und möglicherweise auch für mich. Haben Sie Angst? Sie haben es selbst gesagt. Das sind keine kleinen Kriminellen. Hier geht es um sorgfältig vorbereitete Coups, um größere Sachen. Sicher nicht allein um ein paar ranzige Pelze und auch nicht um eine kleine blonde Verkäuferin. Es könnte sein, dass zwei Organisationen darin verwickelt sind. Und das schön mittendrin. Das ist das Perdimonokel. Verloren hat. Wer ist denn da? Mach auf, Igor. Ich muss ein paar Takte mit dir reden. Sie kennt meinen Vornamen. Hör zu, Igor. Lass das Mädchen in Ruhe. Welches Mädchen? Lass das Mädchen in Ruhe. Wir haben eigene Absichten mit dir. Rotes Leder und riesige Brüste. Aber was quasselt die Blut? Du schwirrst ständig um sie herum und störst. Seid ihr am Klagen darüber, dass wir keine Zeugen gebrauchen können? Also, ich weiß wirklich nicht... Keine Spielchen. Wenn du die Verkäuferin weiter verfolgst, wirst du zum Augenzeugen und landest ganz schnell auf dem Friedhof. Hast du kapiert? Ich muss hinterher. Das Telefon. Ja? Von wem? Ein Weib. Ganz in rotem Leder. Sie sagt, dass wir diese Verkäuferin in Ruhe lassen sollen, sonst ist es das Ende für uns alle. Wann war sie bei dir, Sorik? Gerade eben, Igor. Was soll man machen? Wir müssen Artyom anrufen. Ich hab dich gefragt, wann sie bei dir war. Denk mal genau nach. Ich muss nicht nachdenken. Gerade eben. Ich habe auf die Uhr gesehen. Genau 4 und jetzt ist 5 nach. Schwarze Locken, riesige Titten... So eine Goldkette mit so einem Blütenanhänger im Dekolleté? Liegen der Arsch. Woher weißt du das? Bei mir war sie auch gerade. Hat sie was vom Friedhof erzählt? Hat sie. Es war dieselbe. So Zurich, wie soll das möglich sein? Ich wohne am Retschnoi Boxsaal. Du in Marina Rostscha. Also im schnellsten Auto schafft man das nicht schneller als in 20 Minuten. Sie müssen Artyom Bescheid sagen. Der wird uns doch für verrückt erklären. Auf dich ist er sowieso noch sauer, weil du das schon ihren Freund im Supermarkt hast laufen lassen. Glaubst du, er schließt dich ins Herz, wenn du ihm sagst, dass wir ein Gespenst mit Riesentitten gesehen haben? Hör zu, Igor, du hast recht. Behalten wir die Sache für uns. Aber ich möchte dich noch um eins bitten. Ich soll nachher hinter der Kleinen her. Begleite mich, ja? Hast du Angst? Eine Vorsichtsmaßnahme. Hol mich um 7 ab. Heute hast du dir einen Freund mitgebracht. Oder wie sagt man bei euch? Kumpel? Kollege? Immer hinter der kleinen Verkäuferin her, die zur Arbeit geht. Ich sollte nicht zu dicht ranfahren. Merkst du was? Dieser weiße Schiguli ist die ganze Zeit hinter uns. Scheiße. Denkst du, das sind die Leute von der Lady letzte Nacht? Er biegt ab. Also ich hab schon... Halt mal. Da hat es doch jemand sehr eilig. Runter! Siehst du was? Ja, zwei ziemlich derbe Schränke. Sie laufen auf Dasha zu. Sie... Oh Gott. Sie knallen sie ab. Sie sitzen in der Falle. Und jetzt? Sie schleppen sie in den Wagen. Los. Komm raus. Blut. Die lebt nicht mehr. Dabei hatte ich mich schon ein bisschen an sie gewöhnt. Die Typen haben uns Arbeit abgenommen. Es hätte es so wohl am liebsten selbst gemacht. Und wozu das Ganze? Nehmen wir an, die kleine Dasha wollte sich selbstständig machen. Und ihre frühere Organisation hat es zu verhindern gewusst. Nun ist auch unser Weg wieder frei. Und dafür sind wir seit 2 Minuten Augenzeugen. Glaubst du im Ernst, die haben das nicht bemerkt? Denk an den Friedhof. Quatsch. Die waren zu beschäftigt. Und ich habe sowieso nichts gesehen. Schon wieder. Der weiße Schiguli. Lass uns abhauen. Bleiben wir dabei. Kein Wort zu Artyom über die Frau in Rot letzte Nacht. Und was willst du ihm über die kleine Aktion eben sagen? Die Frau aus der Metro ist tot. Wir können unsere Geschäfte wieder aufnehmen. Deine Nerven möchte ich haben. Der Rest war Schweigen von Alexandra Marinina. Aus dem Russischen von Natascha Wodin. Hörspielbearbeitung Stefan Ripplinger. Teil 1. Die Rollen und ihre Darsteller waren Kamenskaya, Donata Höffer, Igor, Benjamin Reding, General, Charles Wirtz, Dasha, Anja Leis, Gordejew, Justus Fritzsche, Artyom, Paul Fasnacht, Bokr, Michael Evers, Sascha, Roland Jankowski. Surik, Rolf Berg. Lisa, Janina Sachau. Milizionär, Mirko Resek. Frau in Rot, Wiltrud Fischer. Technische Realisation Markus Hassler, Tobias Vollkammer und Petra Kohn. Regieassistenz Axel Pleuser. Regie Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion Wolfgang Schiffer.